Horizont war rot wie Mond. Blau in deinen Augen las ich schon. Du hast dich so sehr gesehnt nach diesem Tag. Schön, wie ich in deinen Händen lag. Nur die Sonne und du und der Himmel sah zu. Jung und wild war das Glück, als der Sommer kam. Einem Traum auf der Spur, nur die Sonne und du. Ich weiß doch, wenn du mich küsst, dass es Sommer ist. Bleib, du sagtest, bleib, die Nacht wird warm. Schlaf noch einmal ein in meinem Arm. Du warst ein Kind des Sommers, das mich schweben ließ. Wir waren auf dem Weg ins Paradies. Nur die Sonne und du und der Himmel sah zu. Jung und wild war das Glück, als der Sommer kam. Einem Traum auf der Spur, nur